Familie. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik, darunter unter anderem gleich 2 Auftritte der französischen grauen Techno-Eminenz, könnte fast sagen, Laurent Garnier, der in Kürze eine faustdicke Überraschung abliefert, wenn er sich denn neuerdings auf Hip-Hop-Tracks versteifen wird. Wie sich das anhört, mehr dazu in dieser kleinen Sendung, die ich beginnen möchte mit einem Trio aus London. BT Hart, es gibt derweil nur eine Single von den dreien, Canute's Coming Round, die ich ausgesprochen gelungen finde. Vielleicht denkt der ein oder andere unter euch an Vampire Weekend, wenn er hört, was jetzt zunächst kommen wird. BT Hart aus London. Bye. facts and fictions, fictions. Can you hear me now? 1Live4, ganz kurz zwischendurch ein Rückgriff auf ein Duo, wenn ich mich recht entsinne, dessen Album Yes and Dance vor 4 Jahren ich bis heute nicht so recht vergessen habe, was vielleicht auch gar nicht schlecht ist, die Silver Columns, wenn man so will, eine Brücke zwischen den alten New Wave orientierten Tuxedo Moon und dem, was wir davor gehört haben, einem Track aus dem neuen Album der New Yorker Band Liars, von dem ich mich bemühen möchte, einen weiteren Titel zu spielen. Die Band bezeichnet sich gerne als schizophren. Man kann das auch als Fucked-Up-Techno bezeichnen, was sie auf ihrem neuen Album Mass fabrizieren. Ich finde das ganz großartig, die Liars. Hier im Hintergrund kommt das London-Duo Empire's End. Like this, dust. We'll be right back. 1 Live hier, Ladies and Gentlemen. Wir bewegen uns hier gerade auf dem 160 Beats pro Minute Gleis, wo derzeit so unfassbar viel möglich ist. Fusionen zwischen Trap, Jungle, Footwork, Dubstep, Hip-Hop, einige mehr, sehr verdreht, wicked. Das Ganze, dieser Mann hier hat früher hochkarätige Drum and Bass Tracks fabriziert unter dem Namen Lemon D. Einige werden ihn sicherlich noch kennen. Er nennt sich jetzt hier gewissermaßen neu erfunden K-Ace. Ist der Warrior Groove. Davor haben wir Gilepsy gehört. From Springer, from Springer. When we come through, watch how they linger. But we ain't even no kids, middle fingers, what's up? What's up? Winked at him once, just to put butterflies up in his gut. Let me get it, that tapping through that bubble butt. I killed it, shut the casket. I don't give a fuck. What the fuck is this? A trickle down theory high. When I splash, I make the ripples drown. Clearly, yeah. I see me on the agenda, serving it Grandex, Venti, Tenta. Skin color, spicy chai latte. Get some poppy, pop it like it's in my neck. Ayy, I'm feeling little bit real artsy. We acting hella naughty, but nature is a part. For the fever, let a nigga sober and slow like ether. Float like a butterfly, sting like a bee. I walk with a twitch and throw down like a G. They fuck with me, this is a guarantee. I'm fancy and free, no basic bitches don't fuck with me, cause they realize I'm from the NYC. He said, what's the T? Black. He's asking me about my soul D. Act, I'm like, hey, bruh, you don't know me like that. But if you got the milk and honey, could be homies like that. Niggas know I'm the bee's knees, but they don't know about these teas. Earl Grey, all day, I'm real steep like loose leaf. Like, I got them bushes burning all around me. You can't prevent forest fires when I'm sparking trees. I'm in that arboretum with Adam, Eve, and Steven. You wanna brother apples? Call me Johnny, I'm seated. He say he wanna flirt, he saying that he's straight though. They say I'm gay as hell. By the way that I dress, yeah. The way that the big chain lays on my chest. In kills from the states keep breaking the necks. And these times I ain't even breaking, I sweat. Come out of fashion garden, jewels courtesy your pattern garden. And I got jewels that can rank with starlings. You tell me what's cracking, darling. I bet they don't do it like this where you're from. We pop drinks till we think the floor's gone. Please don't slip round me, the law watch. You hear my London accent, you see what I'm wearing in front of cameras. After that, look what London did. The wickedest thing since London Bridge. And look, don't touch the kid. You can tell that I'm a London boy, London boy, London boy. Trust

hey, and this one's a boom. Et veluch beim Special ist so. We'll be right back. Meine Güte, ist das apokalyptisch, als würde die Welt untergehen. Dabei ist doch nichts passiert. Es gab nur die Abstimmung in der Krim. Ich weiß nicht, gab es sonst noch was? Ich habe den ganzen Tag vor meinem Rechner gehockt, der viele Funktionen nicht so erfüllte, wie ich das gerne wollte. Das macht er bevorzugt gerne am Wochenende, wenn ich da hilflos in meiner Kammer sitze und niemanden zu Hilfe rufen kann. Über sowas kann man schon mal eine Gehirnkrise bekommen. Nehmt das bitte als, wenn auch etwas platten Übergang zu dem Artist, den wir hier gerade spielen, Brain Crisis, also Gehirnkrise. Ich habe noch nie von dem Typen gehört, aber Hands Up, der Track, den ich hier gerade gespielt habe, von seiner neuen 12er, die auf dem Subtitles-Label von TB erschienen ist, gefällt mir ausgesprochen gut. Erinnern wir uns, Anfang der 90er Jahre hatte man Drum and Bass nur einen Sommer gegeben, nach dem Motto, dann ist das wieder vom Tisch. Dann kommt ein völlig anderes Teil. Mittlerweile steht fest, dieser Stil ist einfach unsterblich. Und er lebt auch weiter in der Erinnerung als Inspiration gewissermaßen. Und das lässt sich wohl nur allzu trefflich sagen von dem Duo Dark House Family, das ich da eben mit pechschwarzem Hip-Hop gespielt habe, der aber gleichwohl mit seinen Sub-Bässen und einigen Elementen mehr mich zumindest sehr stark an die alten Drum-and-Bass-Herrlichkeiten von, meine Güte, Optical und, ach, wie hieß denn sein Partner? Meine Güte, muss ich mir sowas inzwischen aufschreiben? Nur weil das, hier, No U-Turn, ich fasse es nicht, nur weil das 20 Jahre her ist. Also ich muss jetzt mal eben meine Gehirnkrise doch nachhaltig beenden. Komme doch, also Leute, sagt mal. Ihr wisst genau, wen ich meine. Der mit Optical damals in Amsterdam, diese Stage-Diving-Party. Herrgott, komm nicht drauf. Nico Sykes und er eben, No U-Turn. Ed Rush, aha, ich fasse es nicht. Ja, nun, das ist 20 Jahre her. Nicht, dass Ed Rush keine Tracks mehr gemacht hat, aber so die Highlights auf dem besagten No U-Turn Label, an das ich eben denken musste. Als ich die Dark House Family oder kurz Dark House Fam, so nennen sich die beiden aus England, gespielt habe, mit Musik aus ihrer Brock Wild EP. So, jetzt möchte ich weitermachen mit einem Mann, der heißt Sufjan Stevens. Einige von euch werden ihn sicherlich kennen. Praktiziert, produziert er seit Jahren doch unfassbar filigranen, weit gefächerten, leicht orchestralen Folk, kosmischen Folk, wenn man so will. Betreibt auch ein Label, Asthmatic Kitty Records, auf dem jetzt gerade das Album der wunderbaren Linda Perhex erschienen ist. Keine Angst, ich schlage hier noch keinen Weicheierpfad ein. Ich weise lediglich darauf hin, dass besagter Sufjan Stevens auch einem Trio angehört. Neben ihm sind das noch Serengeti, Sun Lux. Die Richtung geht relativ stark in Richtung Rap, Elektro, Sisyphus, so nennen die 30. Und so auch das neue Album, aus dem ich hier mal den Titel spiele, Lion's Share. This right here is the tale of Banks and Conley, the two greatest outlaws America's ever seen. They tied the ropes, down they went, and all they found was sheets in the wind. Oh, they were blown in the off wind. The 20th floor, smack downtown, they changed their clothes from white to brown. Caught a cab and headed south, way out to Conley's grandma's house. The trail was hot, you can't stay, Granny turned them both away. They split up separate ways, been on the lam about 10 days. They busted out, love in the air, we're all in search of the lion's share. We're all in search of the lion's share. We're all in search of the lion's share. Put the money in your pants, we can all get some. Put the money in your pants, we can all get some. Put the money in your pants, we can all get some. Put the money in your pants, we can all get some. Put the money in your pants, we can all get some. Put the money in your pants. This right here is the tale of Banks and Conley, the two greatest outlaws America's ever seen.

Was für eine wunderbare Band aus London, die wir hier gerade gehört haben. Sie heißt Woman's Hour und viel mehr als die aktuelle Single Her Ghost auf dem amerikanischen Label Secretly Canadian ist mir zumindest nicht bekannt. Wir haben gleich die Infos hier auf 1Live, bei 1Live 4, vielleicht könnte ich es auch so sagen. Bis dahin möchte ich noch Calibre spielen. Groß, groß, groß. Train kept the rolling gewissermaßen. Der Zug rollt in die Infos mit Calibre und einem Track aus seinem Archivalbum. Unerledigtes, unbearbeitetes, liegengebliebenes Shelf Life 3. So heißt das Calibre. Bis gleich. 1 Live 4. An irgendeiner Stelle der heutigen Sendung wollte ich einen Track so reinwerfen, so nach dem Motto, Vorsicht, Falle für alle, jetzt aber richtig. Und diese 3 Minuten, die jetzt kommen, scheinen mir irgendwie geeignet. Ich kann gar nicht anders, als da auf mein Bauchgefühl zu hören. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten eine ganze Reihe neuer, interessanter Bands aus der nordenglischen Industriestadt Leeds gespielt. Irgendwie ist mir das regelrecht aufgefallen, seien es Psych-Bands wie die Hookworms oder zuletzt noch Menace Beach. Jetzt kommt eine weitere Gruppe aus dieser Stadt mit ihrem Debütalbum, das mich wirklich umbläst. Nennen wir es Post-Punk im Moment, mit drängenden Bässen, mit stark verhalten Gitarren, Twang-Gitarren und immer nach vorne und so nach dem Motto, wir wollen alles. Die Eagles, von denen ich rede, sind eine überragende Band und ich glaube auf diesem Debütalbum, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 10 Songs, die einem wirklich alles geben, was das Herz begehrt, wenn man auch nur ansatzweise so etwas mal gebrauchen kann. Hier sind die Eagles. Ganz kurz nur, ich erwähnte den Namen dieses Mannes unmittelbar zu Beginn der Sendung. Er ist so großartig, ich mag ihn, verliere gleich auch noch 3, 4, 5, 8, 14 Sätze gegebenenfalls über ihn. Sein Name ist Laurent Garnier, er hat die Hand an diesem Track als Remixer. Thank you. Im Original stammt der Track von Bambunu, Take It Out On Me, hier im Laurent Garnier Remix. Dieser Laurent Garnier, ich will ihn hier in keinster Weise irgendwie überhöhen oder zu einem Fabelwesen verklären. Tatsache ist aber, dass viele, viele Leute ihn schon recht früh als sogenannten, oh gosh, Techno-God bezeichnet haben. Er war lange vor Daft Punk, vor der ganzen neueren französischen Tanzmusik da, hat aber nie in seinem eigenen Saft sich allzu lange aufgehalten, sondern immer partizipiert gewissermaßen, neugierig hingeschaut, was machen die nachrückenden Jahrgänge. Ein sehr tougher Guy, den ich mal kennenlernen durfte für einen kompletten Nachmittag, wo er mir sein halbes Leben erzählt hat, angefangen in den Friseursalons seiner Mutter, mehrere gleich, die sie in Paris betrieb, bis hin zu seinem umfangreichen Trip nach Manchester, wo er einige Jahre lebte, wo er sich sehr nachhaltig hat beeinflussen lassen von der Hacienda, dem Vorzeigeclub von Manchester, wo er eben auch in Liebe, in Love gefallen ist, gewissermaßen mit Gitarrenmusik. In seiner langen Diskografie gibt es ja ein Album, das ihn als regelrechten Psychedelic Punk zeigt. Auch das beherrscht Laurent Garnier. Und jetzt hat er sich eingelassen mit einer vergleichsweise jungen Familie aus Beatmakern, die sich um das französische Label Musique Large rankt, hat vier fast, möchte man sagen, lupenreine Hip-Hop-Tracks produziert, dazu noch eine Reihe von Leuten eingeladen, diese zu remixen. Herausgekommen ist ein 9-Track-Album namens A13, aus dem ich Musik spielen möchte. Laurent Garnier, gerade als Remixer, gehört auf seiner klassischen Schiene, wenn man so will, hier mit Revenge of the Lolcat. We'll be right back. Activia Benz nennt sich das vergleichsweise noch recht junge Label des britischen Produzenten Sluggerbeat. Der dieses Label veröffentlicht jetzt, was ja nicht unüblich ist, eine Label-Compilation mit vielen Künstlern, die regel- oder aber auch unregelmäßig für dieses Label in der relativ kurzen Zeit bisher veröffentlicht haben. Das Ganze nennt sich nicht Activia Benz, sondern Activia Friends Volume 1 und ist als Album mit insgesamt 12 verdrehten Tracks frei downloadbar. So zumindest ist es mir gesagt worden. Wer zum Beispiel schon immer mal einen Panda im Haus haben wollte, der sollte hier auch unbedingt zuschlagen, denn zu den bekannteren Namen zählt My Panda Shall Fly. Wir haben hier aber den Beitrag von Taste Tester gehört. Fast. Kurzer Abstecher nach Südamerika. Zunächst geht's nach Argentinien, Barrio Lindo, und dann weiter nach Brasilien. We'll be right back. Ich will das gleich in aller Kürze versuchen zusammenzufassen, was wir hier hören. Am eben gehörten Track hatte Paul White aus England seine Hand. Und gerade verklungen ist die portugiesische Formation Octopush. Ich erzähle das, während hier aus Durham, North Carolina, der Big Spider anrückt. Big Spider's Back, so muss es heißen. Train kept rolling, ladies and gentlemen. Ich würde den Zug gerne noch 3-4 Minuten weiterfahren lassen. Hier mit dem Franzosen Roan. Nachdem wir gerade Musik aus Norwegen von Truls gehört haben, zudem gleich auch noch 1-2 Sätze mehr. Wunderschön. Hat sowas schwer in sich ruhendes, dieser Roan, den ich hier gerade gespielt habe, ist ein französischer Produzent, der mir auch erst seit relativ kurzer Zeit geläufig ist mit einem großartigen Album. Es gab da auch den ein oder anderen Remix heraus. Jetzt gibt's eine neue EP, aus der ich den Titeltrack gespielt habe, nämlich Apache. Ich will versuchen zu rekapitulieren, was davor hier gelaufen ist. Truls ist ein großartiger, neuer, für uns zumindest vermutlich neuer Name aus Norwegen. Vermutlich sage ich deshalb, weil er sehr wohl eine Vorgeschichte hat, wenn auch stilistisch völlig anders. Er war Musiker in einer Punkband, verlegt sich jetzt auf futuristische, soulige R&B-Musik der elektronischen Art und Weise mit großartigen Synthesizer-Fluten, wie wir das eben gehört haben, und einer kaum zu übertreffenden, wunderschönen Kopfstimme, die den Gesang auf diesem Album, das im April erst erscheinen wird, prägt. Wenn ich es heute schon spiele, dann ist das zum Teil auch ein Versehen meinerseits. Ich habe erst unmittelbar vor der Sendung überhaupt mal nachgeschaut, wann das Ding rauskommt, und zu meinem Schrecken festgestellt, es ist April, aber ich wollte mitten im Fluss die Pferde nicht mehr wechseln, und jetzt habe ich ihn halt gespielt, den guten Toots. Ich hatte als Stichwort Argentinien eingeworfen, vor längerer Zeit schon, und den Namen Barrio Lindo erwähnt. Musik habe ich gespielt aus seinem Album Menoco. Auch das erscheint erst Ende März auf dem Project Moon Circle Label aus Berlin, kommt mit wunderbar raschelnden, Sanra kosmischen Texturen daher, wenn man so will, also an Sanra gemahnend, aber eben auch mit gefassteren Titeln, mit Beats, so wie ich das eben im Titel Afuera gespielt habe, und bin dann von Argentinien rübergegangen nach Brasilien. Wir haben in diesem Jahr, wenn alles glatt läuft und die Welt so halbwegs stehen bleibt, wie wir uns das alle wünschen, die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien, die Wetten laufen. Seht mir bitte nach, wenn ich als Westfale grundsätzlich eher skeptisch bin und meine Zweifel habe, ob Yogi und seine Jungs das schaffen werden. Nicht, dass ich mir das wünsche oder hoffe, also so ein Fiesling bin ich nun wirklich nicht. Aber ich befürchte es, die Zeit der deutschen Mannschaft, die Verweildauer, könnte am Ende vielleicht kürzer sein, als wir alle glauben. Und da gilt es dann massiv und konzentriert, brasilianische Musik zu spielen, um wenigstens in diesem überschaubaren Zeitraum die Stimmung so richtig anzuheizen. Ich bin da schon am Schauen und am Sichten, so hier und da mal vorsichtig, und unter anderem auf ein wunderbares Album aus dem letzten Jahr gestoßen. Für das hauptverantwortlich ist die brasilianische Jazzband Azimuth, die seit ewig und drei Tagen existiert. Die Diskografie der Band geht meines Wissens in die 70er Jahre zurück. Ich habe zu Hause 6 oder 7 Alben dieser Gruppe. Das ist nur ein Bruchteil dessen, was die veröffentlicht haben. Es müssen weit über 30 Alben sein. Im letzten Jahr nun erschien Aurora mit Originaltiteln von Azimuth und mit großartigen Remixen, unter anderem von Kirk DiGiorgio, von Zed Bias, von Paul White. Den habe ich entsprechend als Remixer gespielt. Aurora heißt diese Doppel-CD mit Originalen und Remixen, ist im August letzten Jahres erschienen. Ganz fantastisch. Ja, soweit mal zu den Titeln. Big Spiders Back habe ich noch gespielt, der auch wunderbare Musik macht, sehr repetitiv, sehr träge, sehr Synthesizer geschichtet aus seiner Soft-EP. Ich glaube, das war's soweit. Möchte weitermachen mit Dean Wareham und seinem Soloalbum. Das heißt, wie er, Dean Wareham, der Mann, der ehemals Mitglied der großartigen amerikanischen Band Galaxy 500 gewesen ist. Lose. Gleich die Infos, hier noch die Future Islands. Bis gleich. Weitermachen möchte ich mit einem Album, aus dem ich unmittelbar zu Beginn der Sendung bereits einen Titel spielte. Es wirkt auf den ersten Blick oder beim ersten Hören relativ eingängig. Es hat aber seine Untiefen, seinen verdorbenen Geist. Es hat Punkrock. Ich rede von der amerikanischen Band Liars und ihrem Album Mass, das ich unheimlich toll finde. Deshalb an dieser Stelle aus diesem Album, das jetzt erscheint, ein weiterer Titel, der so richtig bad auch beginnt. Die Liars. bin ich kalt erwischt worden gerade. Ich hatte den etwas länger in Erinnerung, den Titel, den wir gerade gehört haben. Aber seht mir das bitte nach, dieses kleine Luftloch, das ich hier wie ein Fußballspieler gewissermaßen geschlagen habe. Ich habe gerade gespielt Clancy mit seinem Beitrag und natürlich auch Titel Overdue. Beitrag sage ich deshalb, weil mir diese Kitsune Compilation, die ich weit vor ihrer Veröffentlichung auch schon mit einigen Titeln mal gespielt habe, New Faces heißt sie, ausgesprochen gut gefällt. Sie macht zwar stilistisch einen extrem breiten Spagat zwischen verschiedenen Styles, aber das ist denen unter euch, die hier gelegentlich dieser Sendung und sei es auch nur für kurze Zeit folgen, durchaus geläufig. Clancy haben wir gehört. Davor habe ich gespielt eine Nummer, die bereits am letzten Sonntag mich so fasziniert hat, dass ich sie auch da schon spielte, von einer Künstlerin aus Brüssel. Bristol. Shanti Celesti, Days Like This heißt ihre aktuelle 12er, die auf einem Label erschienen ist, das ich sehr schätze, das so im späten Dubstep-Zeitalter heraufgezogen ist mit Nummern, die immer so ein bisschen am Rande waren, die aber schon die Bewegung von Dubstep rein in Hausmusik gewissermaßen vorweggenommen hat oder haben oder hätte, dieses Label Idle Hands. So, Shanti Celesti, dann habe ich noch einen Titel gespielt von Pablo Bolivar aus seiner EP Visions und dann kann ich jetzt auch weitermachen und bleibe im Grunde beim Thema von Kitsune und komme jetzt zu einem famosen Poptitel, der unheimlich repetitiv, also sich wiederholend gestrickt ist, aber mit unheimlich prickelnden kleinsten Soundpartikeln versehen. Der Artist dahinter heißt Luxury und hat nach allem, was ich gelesen habe, auf dem Disclosure-Label im Herbst bereits eine vielbeachtete Single veröffentlicht, die dummerweise an mir vorbeigegangen ist. Ich gehe aber mal davon aus, dass auch Never Love, der Titel, den ich jetzt spielen werde, auf dieser Kitsune Compilation namens New Faces ein brandneuer Titel ist von Luxury, der in der Schreibweise das erste U seines Namens ersatzlos gestrichen hat. I know I'm not the only one. Wir sind hier bei 1 Live 4. Erlaubt, dass ich an dieser Stelle hier mal ganz kurz einen Break mache, nachdem wir einen Titel aus dem Debütalbum der Dänin Mö gehört haben, No Mythologies to Follow, heißt es. Ich werde einfach diese Erinnerung nicht los, die nun auch schon nach meinem Wissen 3 Jahre ungefähr her ist. Ich fahre ja seit einigen Jahren zu diesem Spot-Festival nach Dänemark in die dänische Stadt Aarhus, so soll es korrekt heißen. Da findet jedes Jahr ein 3-tägiges Festival statt, dessen Schwerpunkt auf skandinavischen und nicht zuletzt natürlich dänischen Acts und Bands liegt. Da entdeckt man unheimlich viele neue, interessante Namen. Ich gebe zu, man sieht auch mal Bands, von denen man selber glaubt, die seien abgrundtief schlecht, aber das macht nichts. Dieses Festival läuft durch die ganze Stadt, ein Showcase-Festival, also in vielen Clubs der Stadt, die fußläufig einander zugeordnet sind, also alles sehr easy und locker zu machen. Es sei denn, es windet und das tut es da oben sehr häufig und es regnet, auch das kommt vor und man steht auf einer sogenannten Außenanlage, einer Bühne also, die sich im Freien befindet und genau da habe ich im Beisein von bestenfalls 35 oder 40 Leuten zum ersten Mal diese Dänin Mö gesehen, gemeinsam mit einem Kollegen von der Münchner Musikwoche, wo ich mich noch sehr gut dran entsinne. Und wir beide standen da wirklich wie festgewurzelt und waren fasziniert von dieser Erscheinung, von dem Charisma dieser jungen Frau, die da in zerschlissenen Nylons und mit irgendeinem Hot Pant stand und sich zu einer weitgehend im Grunde doch sehr minimalen Musik räkelte, bewegte, dazu sang, unheimlich souverän, einfach ein Typ, diese Mö. Und die meisten Tracks damals, wenn man damals sagen kann, vor dem Hintergrund von vor 3 Jahren, liefen nach meiner festen Erinnerung, seid mir nicht böse, wenn ich hier wieder eine Zahl bemühe, im 140 BPM-Schema. Es waren also wirklich lupenreine Dubstep-Tracks, zu denen sie sang. Dann sind wir, als das Festival zu Ende war, mit einer ganzen Reihe von Journalisten in einem großen Bus wieder Richtung Deutschland gefahren. Einige mussten nach Hamburg, Berlin, eine ganze Reihe von Leuten nach Köln. Und ich quengelte im Bus ständig rum. Die Diskussion ging so durch den ganzen Bus von vorne nach hinten. Was war das Beste, was wir gesehen haben? Und ich hörte nun nicht auf, mit Mö herumzuquengeln. Und einige sagten dann schon, du mit deiner Mö und bla bla bla. Aber am Ende habe ich da, glaube ich, die Nase wirklich ganz gut im Wind gehabt. Einige im Bus, Veranstalter nämlich, die konnten mir schon Wochen später erzählen, die Mö, die spielt auf dem CO Pop Festival und jetzt kann sie mittlerweile sowieso überall spielen. Nur ich, der sie so zu einem frühen Zeitpunkt gesehen habe, weiß bis heute immer noch nicht, wie ich in meiner Playliste, die auf 1live.de nachzusehen ist, diesen Querstrich durch das O bekomme. Also ich habe jetzt wirklich alles ausprobiert zu Hause. Schafft das einfach nicht, sodass wer von euch die Playlist sich nochmal anschauen möchte, der wird da aller Voraussicht nach auch morgen wieder nur Mo sehen, statt eben Mö. Was mich an einen ehemaligen Arbeitskollegen erinnert, aber ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, der aus dem kleinen Ort Bönen kam, zwischen Dortmund und Hamm gelegen, zu einer Zeit, als ich noch gärtnerisch tätig war. Helmut, sein Name, ich darf das vielleicht sagen. Wir waren eine lustige Bande, immer zu Scherzen aufgelegt, wir Gärtner, und ein Älterer zog den jungen Helmut immer auf und hatte den so richtig dressiert. Fragte, Helmut, sag uns doch bitte mal, woher kommst du? Jetzt hätte dieser Helmut im Grunde Böhnen sagen müssen, denn von dort kam er ja, aber er konnte kein Ö. Er konnte es einfach nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und er sagte entsprechend nicht Böhnen, sondern er sagte Bohnen. Und dann wurde weiter gefragt, Helmut, wo liegt das? Werde ich nie vergessen. Und dann antwortete er, dressiert, wie er auf diese Geschichte war, hinter Erbsen. Und da mussten wir alle fürchterlich lachen, auch beim 80. Mal. Ich meine, der Witz hatte sich längst versandet, aber ihr kennt das vielleicht. Irgendwie ist das dann so ein Perpetuum mobile. Man lacht und lacht und lacht und Helmut, Böhnen, Bohnen, Erbsen und so weiter. So, jetzt mache ich aber mal langsam weiter hier mit der Londonerin Laila Foy. I get burned. 1-3-4, zum Ende der Sendung hin erlaube ich mir einfach mal ein paar Songs zu spielen, die so ein bisschen zerrissen, zerklüftet, gebrochen klingen und natürlich nicht zuletzt durch die Stimme ihrer Sängerinnen wirken. Gerade verklungen ist die amerikanische Band Come, die insbesondere in den 90er Jahren nach meiner Erinnerung großartige Alben veröffentlicht hat, darunter das Werk 11-11. Das aber im letzten Jahr erweitert um eine Reihe von Live-Tracks neu vom Label Glitterhouse veröffentlicht wurde. Und das war auch nicht ganz grundlos, denn die Gruppe hatte sich zusammengefunden, ging wieder auf Tour und gastierte nicht zuletzt auch auf dem Glitterhouse Festival Orange Blossom in Beverungen. Ein wunderbarer Auftritt, dem freilich nach meiner Erinnerung der gerade gespielte Song fehlte, I Got the Blues, der im Original übrigens von den Rolling Stones stammt. Davor auch diese Nummer, irgendwie schwarz-bluesig angehaucht, kommt von Carla Bozulic, hoffentlich richtig ausgesprochen, die Endung bei ihr CH, Carla Bozulic aus ihrem Album Boy. Auch sie hat eine lange Geschichte, die Bands berührt wie die Geraldine Fibbers oder ihre eigene neuere Gruppe Evangelista. Jetzt aber sie auf Solopfaden, wenn man so will, mit diesem Album Boy. Ein Album übers Reisen. Sie ist mit einem Mann durch viele Länder, Kontinente, könnte man fast sagen, gereist. Und mit diesem Mann hat es eine merkwürdige Begebenheit auf sich. Ein Hörer dieser Sendung, ich erzähle keinen Scheiß, hat mir in den 90er Jahren mal Musik geschickt von einem gewissen John Eichenzier aus den USA. Der nannte sich in Buchstabenverdrehung seines Vornamens J-H-N-O. Ich habe dessen Musik elektronischen Drum and Bass im Übrigen auch sehr gerne hier gespielt. Die Connection zwischen dem Hörer und ihm, dem John Eichenzier, war eine rein private, freundschaftliche. Die hatten sich privat irgendwo in den USA kennengelernt. Ich habe von diesem Typen John Eichenzier nie mehr was gehört in all den Jahren. Jetzt ist er der Partner von Carla Bozulic. Also nicht privat, sondern freundschaftlich und in erster Linie natürlich musikalisch. Diese beiden sind die Hauptverantwortlichen hinter dem Album Boy, aus dem ich eben Musik gespielt habe. There was a burning, a warning, it was there, the message arrived, you were leaving at last, but you sold everything last spring, so let them search your world in your letters, why? I'll tell you what you seek, but every river hardly murmurs in a fall. Once you were old, now you live real young. Steal yourself a little stash and sail it into the sun. It's the way there's beauty in demise. Ruins will never lie. They just get worn down, worn Ich darf vielleicht zum Ende der Sendung hin gestehen, dass der Titel, den wir hier gerade gehört haben, verbunden mit dem dazugehörigen Album Voices in a Rented Room, Stimmen in einem angemieteten Raum, dass das hier eins meiner absoluten derzeitigen Lieblingsalben ist. Songs, die so in nur allzu loser Ordnung geklampft werden. Es wirkt so ein bisschen improvisiert, aber seelenhaft gekonnt, und es hat diese fantastische Brüchigkeit, die ich eben schon mal so als Stichwort in den Raum geworfen habe. Die Rede ist von den New Bumps, einem Duo um Donovan Quinn und Ben Chesney. Letzteren kenne ich gut über die Six Organs of Admittance oder auch eine andere Band, bei der er mitgewirkt hat, Comets on Fire. Voices in a Rented Room. Ich will mich hier in aller Kürze bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit, euch alles Liebe und Gute wünschen für die anstehende Woche. Kommt bitte gesund, glücklich und zufrieden durch. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Fier, alles Liebe, alles Gute. Ciao, ich bin raus mit den War on Drugs. Also, bye bye. Just rattling the whole